Test 3. Dieser Test hat zwei Teile. Lies zuerst die Aufgaben, höre dann den Text dazu. Teil 1. Du hörst drei Nachrichten am Telefon. Zu jeder Nachricht gibt es Aufgaben. Kreuze an, A, B oder C. Du hörst jede Nachricht zweimal. Höre zuerst ein Beispiel. Wen ruft Leonard an? Hallo Opa, Leonard am Apparat. Alles Gute zum Geburtstag. Schade, dass wir uns heute nicht sehen können. Mama meinte aber, dass wir am Samstag nachfeiern, wenn du wieder zu Hause bist. Viel Spaß noch in Italien und liebe Grüße an die Oma. Du hörst das Beispiel noch einmal. Hallo Opa, Leonard am Apparat. Alles Gute zum Geburtstag. Schade, dass wir uns heute nicht sehen können. Mama meinte aber, dass wir am Samstag nachfeiern, wenn du wieder zu Hause bist. Viel Spaß noch in Italien und liebe Grüße an die Oma. Lies die Aufgaben 1 und 2. Jetzt hörst du die erste Nachricht am Telefon. Hallo Nadine, hier ist die Nicole. Hör zu, es tut mir wirklich leid, aber ich kann erst um 6 Uhr bei dir sein, früher nicht. Meine Eltern sind immer noch im Supermarkt und ich muss auf meinen kleinen Bruder aufpassen. Jetzt ist es 5:30. Also, wir sehen uns dann später. Tschüss! Du hörst die erste Nachricht noch einmal. Markiere dann die Lösung zu Aufgabe 1 und 2. Hallo Nadine, hier ist die Nicole. Hör zu, es tut mir wirklich leid, aber ich kann erst um 6 Uhr bei dir sein, früher nicht. Meine Eltern sind immer noch im Supermarkt und ich muss auf meinen kleinen Bruder aufpassen. Jetzt ist es 5:30. Also, wir sehen uns dann später. Tschüss! Lies die Aufgaben 3 und 4. Jetzt hörst du die zweite Nachricht am Telefon. Hi Peter, Bernd am Apparat. Ich will dir nochmal beschreiben, wie du zu meiner Party im Jugendclub kommst. Also, du nimmst zuerst den Bus, Linie 11, und steigst am Ostbahnhof aus. Dann musst du noch 5 Minuten laufen. Der Jugendclub ist in der Friedrichstraße 5. Ach ja, die Party ist natürlich am Samstag, den 9. Mai. Bis dann! Du hörst die zweite Nachricht noch einmal. Markiere dann die Lösung zu Aufgabe 3 und 4. Hi Peter, Bernd am Apparat. Ich will dir nochmal beschreiben, wie du zu meiner Party im Jugendclub kommst. Also, du nimmst zuerst den Bus, Linie 11, und steigst am Ostbahnhof aus. Dann musst du noch 5 Minuten laufen. Der Jugendclub ist in der Friedrichstraße 5. Ach ja, die Party ist natürlich am Samstag, den 9. Mai. Bis dann! Lies die Aufgaben 5 und 6. Jetzt hörst du die dritte Nachricht am Telefon. Hallo Tante Johanna, hier spricht Tanja. Hörst du mich gut? Ich wünsche dir alles Gute zu deinem 85. Geburtstag. Leider können wir heute nicht bei dir sein, denn ich muss für den Mathe-Test am Freitag lernen. Wir besuchen dich aber am Samstag. Ich hoffe, du feierst schön. Du hörst die dritte Nachricht noch einmal. Markiere dann die Lösung zu Aufgabe 5 und 6. Hallo Tante Johanna, hier spricht Tanja. Hörst du mich gut? Ich wünsche dir alles Gute zu deinem 85. Geburtstag. Leider können wir heute nicht bei dir sein, denn ich muss für den Mathe-Test am Freitag lernen. Wir besuchen dich aber am Samstag. Ich hoffe, du feierst schön. Thank you.